Kann ich Ihnen helfen? Maldonado, Preisanalysen. Tut mir leid, aber ich habe Sie noch nie gesehen. Normalerweise holt meine Sekretärin. Tut mir leid, ich brauche einen Ausweis, irgendeinen. Ich habe nur meine Kreditkarte da. Bitte. Heißen Sie American Express? Reicht da meine Unterschrift nicht? Sie können sie doch mit der auf den anderen Halbmonat-Checks vergleichen. Den alten. Der Beamte schüttelte den Kopf. Felix trat vom Schalter zurück und war entschlossen, seinen Führerschein, seinen Pass und, falls gewünscht, seine Geburtsurkunde zu holen. Wütend ging er zum Aufzug. Gab es vielleicht noch einen Maldonado im Ministerium? Warum nicht? War ja schließlich kein so seltener Name. Felix trat in sein Büro, schaltete die Neonbeleuchtung ein und langte automatisch nach dem Filzstift, um die Memoranda und Kommuniqués abzuzeichnen. Für gewöhnlich hatte die tüchtige Marlena kurz nach 1 Uhr die Liste fertig. Aber heute, Filzstift in der Hand, stellte Felix fest, dass keine Unterschriftenmappe vor ihm lag.